immer mehr wird die Geschichte und die historischen Figuren aus der heutigen politischen Perspektive beurteilt und analysiert. Hallo zusammen, willkommen auf Smalltalkers, ich bin Leonid. Und ich bin Gustavo. Und unser heutiges Thema ist Jan Böhmermanns Video über Reformationsjubiläum. Ja, wie man in Deutschland und weltweit weiß, feiert man jetzt auch in Deutschland 500 Jahre Reformation und somit auch den großen Reformator Martin Luther. Er war sozusagen der Reformator, der sich gegen den Papst und gegen den Kaiser wandte, um eine theologische Reform im Christentum zu beginnen, die über einen langen Prozess und über sehr viele Konflikte hinweg tatsächlich auch die Geschichte Europas und der Welt geprägt hat. Im zweiten deutschen Fernsehen auf ZDF gab es ein großes Konzert, das diesem Jubiläum gewidmet wurde. Hat mir ein bisschen so ein baptistisches Konzert erinnert, wo 1001 Stimmen, 1001 Sänger zusammen ein Lied über Martin Luther sangen. Ich habe das ein bisschen kitschig gefunden, genauso wie Jan Böhmermann. Und Jan Böhmermann hat so ein Antwortvideo im Rahmen seines Programms Neo Magazin Royal gemacht. Und in seinem Video hat Jan Böhmermann bzw. sein Team Martin Luther viele Sünde vorgeworfen, zum Beispiel, dass er Antisemit ist, Frauenfeind und so weiter und so fort. Wir wollen diese Punkte jetzt durchgehen und zusammenfassen, wie man Martin Luther tatsächlich einschätzen könnte, weil das Problem meiner Meinung nach ist, dass die meisten Deutsche, die meisten Zuschauer keine große Ahnung haben davon, wer Martin Luther tatsächlich war. Die Ausgangsfrage ist, können wir eine historische Figur, so wie das Böhmermann macht, tatsächlich aus seinem Blickwinkel des 21. Jahrhunderts bewerten, die vor 500 Jahren gelebt und gewirkt hat? Schwierig. Also ich halte das für sehr schwierig. Die Sache ist, das, was Böhmermann durchblicken lässt, ist, dass diese Reformations-Jubiläumsfeiern von sehr viel Naivität geprägt sind. Ich glaube, dass das sein Hauptkritikpunkt ist und dass er dafür plädiert, dass man sich mit der Figur Luther kritischer auseinandersetzt. Und gut, er ist Comedian, er ist kein Historiker, Politologe, Theologe oder Religionswissenschaftler. Sein Job ist es, die Leute zum Lachen zu bringen, zu amüsieren. Und deswegen hat er es dann auch so verpackt. Er hat einige Zitate in sein Video erwähnt von Martin Luther, die sicherlich dann auch richtig sind, historisch belegbar. Die Frage ist, ob sie vielleicht nicht ein wenig aus dem Kontext gegriffen worden sind. Das heißt, wir werden dann versuchen, in einigen Minuten des Videos kurz vielleicht die Aussagen oder die Zitate, die Böhmermann einbringt, in einen Kontext zu bringen. Als erstes hat Böhmermann Luthers Zitat über Frauen vortragen lassen. Gott schuf den Mann mit breiter Brust und schmalen Hüften, damit großzügig Platz für die Weisheit sei. Die Kloake für die Ausscheidungen aber macht er klein. Bei der Frau ist das gerade umgekehrt. Deshalb haben die Frauen viel Ausscheidungen, aber wenig Weisheit. Okay, gut. Jetzt ist die Frage, war Martin Luther ein Misogyn, ein Frauenfeind? Das Zitat, wie viele andere Zitate, die Böhmermann einbringt, stammt aus den sogenannten Tischgesprächen. Das heißt, es sind keine theologischen Schriften, es sind keine politischen oder wissenschaftlichen Schriften von Luther, sondern es sind wortwörtlich Tischgespräche, die als historische Quelle überliefert sind. Das heißt also, er sprach, während er dann aß, zu Abend aß und hier und da ein paar Kelche Wein trank, über bestimmte Themen. Man kann das vielleicht ein bisschen eher Richtung Stammtisch werten und weniger Richtung wirklich wissenschaftliche oder politische Ausrichtung seiner Reformationsbestrebungen. Das heißt, war Luther ein Frauenfeind? Wie hat seine Reformation gewirkt? Im Grunde genommen ist er nicht unbedingt in seinem Wirken als Frauenfeind zu bezeichnen. Warum? Um jetzt nicht allzu theologisch zu werden, seine Tauftheologie. Das heißt also, er geht davon aus, dass jede Person, die getauft wird, ob Mann oder Frau, im Grunde genommen durch die Taufe befähigt ist und durch die Befragung der Erbschuld und durch die Gleichheit vor Gott tatsächlich in seiner Wahrnehmung auch aufgrund der gleichen Beschaffenheit auch in der Kirche zum Beispiel Ämter zu übernehmen. Das heißt, er bricht mit der Vorherrschaft der Männer in den kirchlichen Strukturen und erlaubt es auch Frauen, und das ergibt sich dann peu à peu auch im Laufe der Jahrhunderte über die Reformation und sein Nachwirken, dass Frauen tatsächlich dann auch Ämter in der Kirche bekleiden dürften. Also das war ein erster Punkt, wo man sagen könnte, er hat sich da eigentlich positiv ausgewirkt als historische Figur für die Frauen. Ein zweiter wichtiger Punkt zum Thema Luther und die Frauen ist sicherlich dann auch die Auswirkung der Reformation und seiner reformatorischen Bestrebungen in der Kirche und der Gesellschaft in Bezug auf Bildung. Das heißt, durch die Reformation wird der Zugang zu Bildung für Frauen leichter und erlangt eine größere gesellschaftliche Akzeptanz, was in der Zeit in Europa und der Welt keine Selbstverständlichkeit darstellte. Das nächste Zitat war über Luthers Meinung über die Bauer. Die Bauern sind heutzutage vollkommene Schweine. Sie sind es nicht wert, Kinder zu haben, sondern nur Säue. Hier muss man auch das Ganze in einen Kontext bringen. Das heißt, wenn man es einfach nur zuhört, dieses Zitat, kann man es so werten als hasse Luther den Pöbel. So war es nicht. Luther war jetzt kein elitärer Snob, sondern seine Kritik ist auch in einen bestimmten Kontext zu bringen, nämlich in den sogenannten Deutschen Bauernkrieg. Das heißt, es ist das ein Konflikt, der über mehrere Jahre vor allem im süd- und mitteldeutschen Raum wütete und bei dem tatsächlich Luther hin und her gerissen worden ist von den Kriegsparteien. Was war geschehen? Über eine Erhöhung von Abgaben, ohne ins Detail gehen zu wollen, weil es etwas komplizierter war, weil es auch aus dem Neuen Testament heraus belegt werden sollte und die Bauern nach der Übersetzung der Bibel durch Martin Luther sagten, das stünde nicht im Neuen Testament, das war der Ausgangspunkt des Konflikts, erhoben sich viele Bauern gegen ihre Fürsten. Und das artete dann in Gewalt aus und endete im sogenannten Deutschen Bauernkrieg. Anfangs war es so, dass die Bauern tatsächlich sich dann auch auf die Reform von Martin Luther berufen haben. Und zwar dahingehend, dass auch Martin Luther in ihrer Wahrnehmung gegen Papst und Kaiser protestierte oder beziehungsweise sich ihnen entgegenstellte. Und nach diesem Vorbild taten das auch die Bauern in diesem Selbstverständnis gegenüber ihren Fürsten. Anfangs war es so, dass Luther sich aus dem Konflikt raushalten wollte, weil er Weltliches und Geistliches ganz klar in seiner Wahrnehmung trennen wollte. Das heißt, es war eine weltliche Angelegenheit, also keine, mit der er sich hätte beschäftigen müssen. Er ist dann auch von beiden Kriegsparteien, sowohl von den Fürsten als auch von den Bauern, immer weiter in diesen Konflikt hineingetrieben worden. Anfangs sprach er sich eher für die Bauern aus, indem er sagte, die Fürsten mögen sich mäßigen. Das änderte sich, als tatsächlich die Bauern einen Fürsten töteten und es auch so Bluttaten so Gemetzel kam der Bauern gegen ihre Herren gegen ihre Herren. Denn da wandelt sich dann auch das Bild von Martin Luther in Bezug auch auf die Bauern und er fängt dann an, nach und nach sich auf Seiten der Fürsten zu stellen aufgrund der Auswüchse des Konflikts, die Bauern verursacht haben in seiner Wahrnehmung. Noch ein Zitat war über die Türken. Der Türke ist der letzte und ärgste Zorn des Teufels. Dieses Zitat zu den Türken muss man auch im historischen Kontext natürlich dann auch sehen. Das Osmanische Reich, nämlich also in diesem Fall also begriffen von den Europäern als Türken, expandierte, hatte auf den europäischen Kontinent, in Südosteuropa, wies dann auch um die Zeit der Reformation einige wichtige militärische Siege auf, schlug zum Beispiel auch das Königreich Ungarn in der berühmten Schlacht von Mohács und eroberten dann auch Belgrad, Budapest und belagerten 1529 Wien. Das heißt, hier gab es eine Bedrohungssituation aus der Wahrnehmung des, sagen wir mal, Abendlandes im eigenen Verständnis. So sah das auch Luther. Das heißt also, er sah hier eine Bedrohungssituation. Und er vermengte das natürlich dann auch mit seiner Wahrnehmung, dass es eine Strafe Gottes sei. Und wobei man hier auch bemerken muss, dass Luther immer klar darstellte, dass es sich um einen Verteidigungskrieg handelt und der schlichtweg auch Angriffskriege aller Kreuzzüge ablehnte gegen Andersgläubige. Das heißt also, er war einfach nur der Auffassung, in dieser Kriegssituation diese deutliche Sprache verwenden zu müssen. Er ist auch darum gebeten worden. Er hat dann auch einige Schriften zum Konflikt mit dem Osmanischen Reich verfasst. Und in diesem Kontext muss man natürlich auch dieses Zitat sehen. Das weitere Zitat war über die Spanier. Die Spanier sind völlig zügellos. Sie übertreffen die Italiener und Franzosen mit ihrer Bosheit. Es kann sie keine Nation leiden. Auch hier müssen wir einen historischen Kontext einbringen, in Bezug auch auf seine Äußerungen zu Spanien und den Spaniern. Das heißt also, er befand sich ja auch in Konflikt mit dem deutschen Kaiser. In diesem Falle war das Karl V., der aus dem Hause Habsburg, der zeitgleich auch in Personalunion Karl I., König von Spanien gewesen ist. Und er begriff dann auch den Kaiser in seiner Funktion als Papisten, also als Verteidiger des Papsttums. Und das war eine Institution, die Martin Luther sehr hart dann auch angegriffen hat, aufgrund verschiedener Angelegenheiten und Auswüchsen, wie zum Beispiel den Ablasshandel, in dem halt das Papsttum vermehrt dann halt aufgrund einer Finanznot sozusagen, dann über den Ablasshandel Geld von den Gläubigen erhielt dafür, dass sie angeblich dadurch von Sünden befreit sind oder die Zeit im Nachleben, also nach dem Tod im Fegefeuer verkürzt wird, durch Zahlungen an das Papsttum. Und das heißt also hier der Konflikt mit dem Papst, mit dem Kaiser, der zugleich auch König von Spanien gewesen ist. Und er sieht die Spanier sozusagen damit auch als Werkzeug des Papsttums im Wirken gegen sich selbst und der Christenheit. So weit geht er. Das heißt also, als Papsttum und Spanien als Feinde der Christenheit in seiner Wahrnehmung. Es gab noch ein Zitat zum Menschen. Der Mensch ist aus Kot. Ja, dieses Zitat, der Mensch besteht aus Kot, stammt auch aus seinen Tischreden. Und hier ist es so, dass man, wenn man es aus dem Kontext entreißt, es auch so verstehen könnte, dass er ein Menschenfeind gewesen sei. Das war er sicherlich nicht. Was er jetzt macht, ist nichts anderes als einen etwas vulgären Begriff zu nehmen für eine aus der christlichen Theologie nachvollziehbaren Wahrnehmung des Menschen, der menschlichen Materie oder von uns als physisches Wesen und das sich auch aus dem Buch Genesis, aus der Bibel dann heraus ergibt. In der christlichen Liturgie zum Beispiel spielt das auch eine Rolle, zum Beispiel in Aschermittwoch. Das heißt also zum Beginn der christlichen Fastenzeit. Und hier ist es ja auch so, dass im Rahmen eines Gottesdienstes die Christen in ihrer Messe mit Asche auf der Stirn bekreuzigt werden. Mit der jetzt nicht wortwörtlich übersetzten Aussage, bedenke Mensch, aus Staub und Asche bist du erschaffen worden und zu Staub und Asche wirst du wieder werden. Das heißt, Kot ist ein etwas vulgärer Begriff, der aber in diesem Kontext zu verstehen ist. Und am kontroversesten war Luthers Zitat über Juden. An ihrer Vertreibung und Verfolgung sind die Juden selber schuld. Darum wisse du, lieber Christ, dass du nicht dem Teufel keinen bittereren, giftigeren, heftigeren Feind hast als einen rechten Juden. Kein blutdürstigeres und rachgierigeres Volk hat die Sonne je beschienen. Okay, das ist ein Zitat, der zur größten Kontroverse passt, zur Figur Luther, zur Person Luther. Und zwar Luther und das Judentum. Hier ist es so, dass die Forschung, die Historiker, Theologen, Philosophen, verschiedenste Personen aus dem Bereich der Forschung, aus Kultur- und Geisteswissenschaften sich mit diesem Thema seit sehr langer Zeit auseinandersetzen. Es ist so, dass hier von der Evangelischen Kirche Deutschlands tatsächlich eher der Standpunkt vertreten worden ist bisher, er sei kein Antisemit, sondern antijüdisch eingestellt. Warum diese Differenzierung? Was bedeutet dieser Unterschied? Antisemitisch würde dann eher bedeuten, dass er die Juden aufgrund ihrer Ethnie, aufgrund ihrer Rasse sozusagen eine Wertigkeit abspricht. Antijüdisch würde jetzt nicht die Juden als Menschen oder als Person betreffen, sondern ausschließlich Glaubensinhalte der jüdischen Theologie oder der jüdischen Religion und nicht die Personen, die diese Religion ausüben. Und hier ist es so, dass die Forschung sich da uneins ist. Und nach wie vor, dass dieses Thema eine enorme Sprengkraft hat. Böhmermann fügt dieses Thema auch mit den Augenzwinkern ein, indem er tatsächlich diesen terminologischen Diskurs der evangelischen Kirche mit einbringt, um tatsächlich anzuzeigen, dass hier noch enormer Diskussionsbedarf besteht. Und kurz angerissen, es ist so, dass im Falle von Luther eigentlich anfangs 1523 zum Beispiel in einer Schrift sich eher dafür aussprach, die Juden in Deutschland friedlich zu missionieren, das heißt zum Christentum zu konvertieren. Das heißt also keine Gewalt, und das schließt dann auch vielleicht in der Anfangszeit das Konzept der Rasse aus, sondern ist dann auch dadurch, dass er sie konvertieren will zu seinem Glauben, eher davon auszugehen, dass sein Problem mit dem Judentum ein rein religiös-theologisches ist. Später ist es so, dass auch im Rahmen der bereits genannten Bauernkriege 1525 bereits dann auch Luther sich kritischer äußert zum Judentum, auch gewalttätiger in seinen Aussagen wird, und Kulminationspunkt in der immer misslich werdenden Wahrnehmung des Judentums durch Luther wird dann auch sein Werk 1543 mit dem Titel Von den Juden und ihren Lügen. Das ist in etwa ganz kurz angerissen die Situation der größten Kontroverse, die diese historische Figur Martin Luther bis zum heutigen Tage verursacht hat. Wie Gustavo bereits gesagt hat, ist Neo Magazin Royale ein Unterhaltungsprogramm und kein Ausbildungsprogramm. Aber trotzdem finde ich es wichtig, dass diese Zitate, die dann sozusagen zu komödiantischen Zwecken dienten, dass diese Zitate sollten in den historischen Kontext gebracht werden, weil ich spüre, dass solche Shows, solche Comedy-Shows wie Neo Magazin Royale immer politischer werden, immer kulturpolitischer werden, sage ich mal so. Und das sehen wir auch nicht nur in Deutschland, sondern auch in Amerika, wo Late-Night-Shows fast so Politprogramme geworden sind. Und diese Tendenz finde ich sehr kritisch. Außerdem finde ich die folgende Tendenz in der westlichen sehr kritisch. So immer mehr wird die Geschichte und die historischen Figuren aus der heutigen politischen Perspektive beurteilt und analysiert, sage ich mal so, aus der heutigen linksliberalen Perspektive, aus der Perspektive der politischen Korrektheit. Und das finde ich schwierig, weil es mit der historischen Analyse und mit der Ausbildung wenig zu tun hat. Und sehr oft wird so eine Witze oder so eine eher so satirische Analysen als wirkliche Information verkauft. Und das finde ich sehr schwierig, weil es eigentlich, das ähnelt mir teilweise der Kulturkampf in China oder die Tätigkeit von Bolschewiks zum Beispiel in Russland, wo die Geschichte auch aus der ideologischen Perspektive analysiert wurde. Findest du das nicht, Gustavo? Ich finde es grundsätzlich immer schwierig, aus dem Zeitgeist des 21. Jahrhunderts, aus unserer Gegenwart tatsächlich auch unter den Kriterien unserer Gegenwart oder dessen, was wir als richtig oder falsch empfinden, eine historische Persönlichkeit aus der Vergangenheit zu bewerten. Im Falle von Martin Luthers war es ja vor 500 Jahren sein reformatorisches Wirken. Das heißt, wir können das jetzt nicht eins zu eins übertragen. Das, was er dachte, das, was er tat und dann auch als verwerflich dann einfach deklarieren. Das schickt sich nicht. Es macht im Grunde genommen die historische Wahrnehmung unter Außerachtung des Zeitgeistes, der historischen Figur selbst, die Forschung vielleicht auch eher zunichte, wenn es dann zur Bewertung der Figur kommt. Ja, und wir sehen es zum Beispiel auch in Amerika, wo die Denkmale der Helden des Bürgerkriegs abgerissen werden. Und das sehe ich jetzt in Deutschland, im Fall von Jan Böhmermann. Und an sich finde ich die Motivation von ihm gut. Er versucht, mit dem Phänomen kritisch umzugehen. Aber ich glaube, er hat ein bisschen falsche Perspektive genommen. Ja, also ich sehe das jetzt nicht so dramatisch. Ich habe das jetzt einfach so wahrgenommen. Es ist vielleicht so, dass er einfach nur eine etwas vielschichtigere Wahrnehmung der historischen Figur und der Person Martin Luther dann auch also faktisch befürwortet, deswegen dann auch seine Aktion im Rahmen seiner Sendung und mit den Luther-Zitaten. Das heißt, ich bewerte es so, wie es ist. Es ist eine Comedy-Sendung. Er macht es sich über eine etwas plump und naiv wirkende Sendung zum Thema Reformation lustig und warf einige kontroverse Ansichten. Aber dieses Video hat trotzdem so eine klare antiklerikale Botschaft. Nein, nicht unbedingt. Meiner Auffassung nach ist es nur eine Kritik an die Person Martin Luther. Das heißt, es ist keine antikirchliche oder antichristliche Aussage, die getroffen worden ist. Und was glaubt ihr? Fandet ihr das Video von Böhmermann lustig und informativ? Oder empfandet ihr es als ein wenig manipulativ? Schreibt in die Kommentare und wenn euch das Video gefallen hat, bitte hinterlasst uns ein Like, abonniert unseren Kanal, drückt aufs Glöckchen, um kein neues Video zu verpassen und bis dem nächsten Video. Ciao! Danke und ciao!